Questcast. Satuaria nimmt, Satuaria gibt. Was Freund so gut geklappt hat. 9 und 14 ausgleichen. Ja, alle geschafft und 2 Punkte übrig. Nimmt das eigentlich was, wenn ich das sage? Ja, das ist die, wie gut die Probe quasi gelungen ist in dem Moment. Das ist schon ein Indikator. Bibi, setz dich mal hin. Katze, komm. Hier. Sehr schön. Sehr gut. So, wieder die Katze auf dem Schoß. Du hörst Getrappel. Getrappel von Hufen? Wie Pferde? Und ein Quieken. Ja, wir sind ganz nah. Und dann drücke ich alle so ein bisschen vom Weg runter an die Seite. Ja, in den Busch. Mhm. Also ihr wollt euch noch verstecken, verbergen irgendwie? Oder wollt ihr einfach nur ein bisschen vom Weg ab? Aus dem Weg. Einfach so ein bisschen aus dem Weg, weil wir sind ja anscheinend auf einer Straße. In einer Wildschweinstraße. Damit wir nicht überrannt werden. Wildschweinspeed. It's got rush hour. Ihr noch einsammeln. Wo habe ich denn? Weiß ich, wie Wildschweine Hui. Und die grunzen und dann rascheln die und so. Ja, also ich glaube, die und dann schmatzen die so. Und just, wo ihr euch von dem Weg etwas entfernt habt, so zur Seite, husch, springt hinter einem Hügel euch ein Rotpelz reiten, ein Wildschwein, auf dem ein Rotpelz drauf reitet. Hat er auch so eine schöne Unterhose an? Er hat auch so eine schöne Unterhose an. Er guckt nicht ganz so, also er guckt nicht ganz so aggressiv und hat auch eigentlich eher nicht so ein Schwert in der Hand irgendwie. Das ist jetzt auch nicht. Der reitet, poltert er halt lang und poltert er lang den Weg hinunter. Sieht er uns? Ich versteck mich. Ja, das ist jetzt aber schnell. Ich verstecke mich. Das ist aber ein bisschen. Das aber, also dann, also wenn ihr euch jetzt verstecken wollt, jetzt so spät. Nee. Ich verstecke mich hinter Verena, das ist was anderes. So. Ich rufe ganz laut, hey! Gibt es ein Hey auf Goblinisch? Wahrscheinlich. Hey! Hey Aufmerksamkeit! Ich winke ihm zu. Hey! Das sage ich auch auf Goblinisch. Hey. Hey. Mit dieses Ikea Hey, ja, mit J. Hey. Habt was auf Goblinisch? Wie gut könnt ihr das denn? Also was steht denn da für ein Wert? Eins. Ne, da steht einfach nur so ein Strich. Wie gelernt. Ja. Ach ja, dann habt ihr so ein grundsätzliches Verständnis, aber ihr könnt jetzt nicht. Also ja, wir können bestimmt so Konnichiwa auf Goblinisch. Hey, zum Beispiel. Ich sag gar nichts. Ich möchte diesen Teppich kaufen. Genau. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Der Rotpelz schaut rüber, setzt seinen Weg ungehindert mal fort, kommt dann auf eure Höhe. Das Wildschwein, der Iber, trappelt wild und quiekt und ist auch schon ein bisschen aufgeregt. Und der Goblin reitet dann noch ein bisschen weiter, hält dann inne und in einiger Distanz aus der Richtung, wo ihr herkamt, dreht er dann um und mustert euch erstmal aus der Ferne. Circa 20 Schritt, 20, 30 Schritt. Gut, ich stelle mich auf die Straße, weil er ist ja jetzt an uns vorbei und rennt uns nicht mehr um. Gute Sache. Und hey, wir wollen tauschen. Bring mich zu deinem Anführer. Nein. Nein. Wir wollen tauschen und ich mache so Gesten, die man so wie man jetzt hier gerade sieht, alle anderen sehen, Tauschgesten. Haben wir irgendwas, was wir ihnen zeigen können? Also gibt es den Schal. Hol mal den Schal raus. Der kleine Goblin gibt seinem Reiter die Sporen und fängt an zu kichern. Und fängt an, voll galoppierend auf die Straße wieder entlang zu galoppieren. Auf uns zu oder von uns weg? Die Straße entlang. Welche Richtung? Deine Richtung. Oh. Ich gehe wieder aus dem Weg. Ja, wir gehen von der Straße wieder runter. Springenderweise. Und kurz bevor er deine Position erreicht, wollte ich was weggerammt hätte, bleibt er in Schotter und Staub auf ihm stehen und dreht sich zu euch. Bitte? Ist das sein Flirtverhalten? Ich glaube, er möchte sich näher kennenlernen, Mirella. Ja, ich will auch mit ihm tauschen. Er zieht den Eber so seitlich zur Straße, so damit er euch anguckt und streckt dann theatralisch alle Viere von sich und meint. Mein Name ist Gullinburst. Für alle Zuhörenden, wir kichern, weil der kleine Goblin auf Hendriks Schoß gerade in dem Moment seine Pfoten hochstreckt und jetzt vom Schoß geflogen ist. Ich wiederhole nochmal. Alle Führer von sich und meint, mein Name ist Gullinwurst! Gullinwurst! Gullinwurst, hallo! Ich bin Miri! Na? Na? Ich kann nicht mal zaubern. Miri ist so schon sehr attraktiv für Goblins. Ja, wir verstehen. Wir wollen so ein bisschen was tauschen, weil ihr gehört habt, dass ihr ganz viel von was habt, was wir brauchen, was wir gebrauchen könnten. Der Eber schnüffelt ein wenig, streckt seine Schnauze nach vorne, versucht wohl irgendwas auszumachen. Gullinwurst tätschelt ihm etwas auf den Kopf. Und meint dann, ja, gebt mir alle euren Kram. Nee, du her damit. Nein, so läuft das nicht, Gullinwurst. Doch, wir tauschen. Ihr gebt mir alles. Ihr bekommt nichts. Nein. Her damit. Nein, Gullinwurst, so geht das nicht. Verstehst du nicht, wie doch. Wir wollen auch was dafür haben. Er rotzt einen grüne eklige Masse aus, spuckt ihn auf den Weg und sagt, nein, tauschen funktioniert Moment, anders. Moment, Moment. Ich hole meinen wunderschönen Schal raus und wedel damit ein bisschen vor ihm rum. Oh. Kinder, so geht das nicht. Dann will er das haben. Ja, dann soll er das haben, wenn er uns dafür das gibt, was wir brauchen. Du weißt schon, dass die auf einem Eber sitzen und plattrampelt, wenn das haben will. Ja! Weißt du, dass wir fliegen können? Dann mach mal. Was? Was hat dir gesagt? Tauschen. Gullinwurst. Gullinwurst? Gullinwurst. Guck mal. Gullinwurst. Möchtest du ihn haben? Ja? Nee. Aber... Unsere Schamanin Drack will ihn bestimmt haben. Dann tausch die. Wo können wir mit dir reden? Wo ist sie denn? Gullinwurst, bring uns zu Drack. Los. Was haltet ihr davon, wenn ich eure Sachen mitnehme und es zu Drack bringe? Nichts. Ich würde bestimmt auch was mitbringen. Nein. Er reibt sich sein Fell in seinem Gesicht und scheint zu überlegen und die Situation einzuschätzen. Hallo Katze. Schon wieder da. er mustert euch drei, Kopf bis Fuß, und guckt, versucht so hinter euch zu gucken. So, als ob er sehen will, steht da noch wer? Oder habt ihr da noch irgendwie was? und meint dann: Wer seid ihr? Ja, hab ich dir schon gedacht, Colin Boss. Ich bin die Miro und du bringst uns jetzt zu Drack Drack. Und wer ist die kleine Frau? Ich bin die kleine Frau. Ja, das ist die kleinste Frau. Das ist die kleinste Frau. Oh, hab ich denn eine Wahl? Wer ist die mittlere Frau? Ich bin Rena, hallo. Und wer ist die? Banda. Ah. Banda. Und was macht ihr hier? Colin Bursch, wir sind hier, weil wir zu Drack Drack wollen. Aber ihr wusstet doch gar nicht, wer Drack Drack ist? Natürlich wussten wir, wer Drack Drack ist. Die erwartet uns nämlich auch schon. Ah. Hä? Jetzt. Hör mal auf nachzudenken, bring uns zu Drack Drack. Weil Colin Bursch, du hast doch gesagt, dass ich gerne diesen Schal hätte. Also will sie was von uns und dementsprechend wartet sie auf uns. Hm. Schamanin, sie weiß Bescheid. Hm. Ja, sie weiß Bescheid. Macht das Sinn? Mirella, mach mal bitte eine überzeugend bekehren Probe. Kann ich auch eine machen? Na, Sprachführerin war gerade eben in dem Moment Mirella. 7, 6. Hier auch vielleicht. Hey, ich habe 2 Punkte zu viel. Also einen habe ich verkackt, aber... Das macht gar keinen Sinn! Ist ja auch nicht mein Schal, deswegen... Ich will was haben! Er streckt die Hand aus und hält sich mit der anderen... Ich sehe den Schal schnell zurück. Und ich kram in meiner Tasche und leg ihm eine Kerze in die Hand. Und er zieht, noch bevor du es eigentlich reinlegen kannst, zieht er schon die Kerze weg und riecht so dran und steckt sie sich in den Mund und kaut dran ab. Und scheint sich gar nicht dran zu stören, dass das irgendwie, also vielleicht denkt das ist eine Wurst und sabbert das so. Lecker Wurst! Golin Wurst! Ich will noch was haben! Schreckt schon wieder die Hand aus. Guck dir diesen wunderschönen Schal an und Drack Drack möchte ihn unbedingt haben. Warum bringst du uns nicht zu ihr hin? Sie spürt bestimmt schon, dass wir in der Nähe sind und sie spürt die Schönheit von diesem Schal in meiner Hand. Und was hab ich davon? Ärger, wenn du uns nicht dahin bringst. Sie wird dich ganz doll loben. Sie wird so dankbar sein. Sie wird sich so freuen, diesen Schal zu haben, dass du ihr Lieblingsgoblin sein wirst. Von daher. Lieblingsgoblin? Bester im Stamm? Ja. Das könnte durchaus sein. Bester. Nicht viele Goblins mehr im Stamm. Da ist einfach, bester Goblin zu sein. Was meinst du, Knorpel? Und der streicht seinem Eber über den Kopf. Ich wedel noch so ein bisschen mit dem Schal vor dem Eber. Und der ist sichtlich fasziniert, weil er so rumglitzert. Und Colin Burst meint dann zu Knorpel: Na, wenn du das sagst, dann folgt mir aber keine unschönen Sachen. Das gibt es hier nicht bei uns. Guck uns an, Green Boss. Als würden wir unschöne Sachen machen. Ihr handeln, richtig? Ja. Nicht lügen. Nein. Nicht lügen. Nur handeln. Er guckt wieder. Sieht er die bepackte Rucksäcke von euch? Ja, ja, die sind groß. Wir haben alles mitgenommen, was wir finden konnten. Wir folgen. Colin Burst folgen. Keine schlimmen Dinge. Nee. Wir folgen dir. Knorpel isst euch sonst die Zehen ab. Bitte nicht. Ja. Mag meine Zehen. Und... Er wendet Knorpel. Drei-Punkt-Wende. Vor zurück. Und der Goblin fängt an, den Weg entlang zu trotten, wirft immer wieder, hängt sich immer wieder so zurück, macht einen Schulterblick. Gesundheit. Danke. Und Gesundheit. Und fängt dann an. Ich habe meine Wildschweine weg. Ja, setzt sich den Weg fort. Das Wetter bleibt schön bestehen. nicht beständig, also es zieht nicht plötzlich zu. Und ja, wollt ihr irgendwas machen oder wollt ihr ihm einfach nur blind folgen? Also, wir schauen uns dabei um, dass wir auch nicht in irgendwelche Fallen reinlaufen. Ja. Ja, okay, dann brauche ich von euch dreien wieder eine Sinnesschärfeprobe. Ja. Oh, es strapaziert auch nicht mein Glück. Ich muss jetzt mal wieder mein Ding verdammt. Mit meiner Sinnesschärfe? Ich war schon beim Hexen. Ich habe ihm schon die Zunge wieder angelegt. Ich finde Sinnesschärfe nicht mehr, wo ist sie? Da. Oh. Mega gut geschafft. Ich ja. Hab einfach noch so mittelmäßig nicht. Also der erste ist ein bisschen kritisch mit 11, aber dann 4 und 8. Also ich habe den ersten total verkackt und die anderen zwei geschafft. Mhm. Also ich sehe, dass ich nichts sehe und halte mich einfach an Medi. Das ist ja die Frage. Man weiß ja nicht, nur weil man das geschafft hat oder nicht, ne, weiß man ja trotzdem nicht unter Umständen. Ne? Also gerade ich gehe ganz hinten und deswegen gucke ich mich von hinten aus um und drehe mich auch immer wieder um. Also ich fühle mich so, als würde mich dieser Wildschweingeruch zu sehr von der Umgebung ablenken und deswegen halte ich mich so an Miri und gucke, was sie so macht. Ja, also der Rotpad hält tatsächlich nicht viel von Körperhygiene und ein Eber schon mal gar nicht. Und hin und wieder lässt er auch einer der besagten Köttelchen wieder fallen. Gullinburst rotzt auch ab und zu links, rechts den Weg, fängt immer mal wieder an, ohne ersichtlichen Grund zu kichern, wie es vorhin auch schon gemacht hat. Zum Goblin-Ding. Mirella, hattest du die Probe geschafft? Bei was? Sinnesschärfe? Ja. Nein. Ich bin die Einzige, die es geschafft hat. Da ist ein Schweinehintern vor mir. Er ist sehr dominant. Über diesen immer schlechter werdenden Weg folgte ihm hügeliges Gebiet und dann geht es eine ganze Weile etwas steiler hoch und als ihr oben auf einem der höchsten Hügel herunterguckt, seht ihr eine in etwas größerer Distanz eine hölzerne Konstruktion, die vielleicht im weitesten Sinne einem Vor entsprechen könnte. Und drumherum überall größere Schwärme von Fliegen, Kram, der immer mal wieder herumliegt, also Töpfe, Unrat, verfaultes Essen, ein kaputter Stuhl, ein halb zerfleddertes Pferd, überall liegt Kram und schon weit vor diesem Vor. Ich könnte Ihnen ein paar Einrichtungen. Ich glaube, das ist hier verloren. Komm nicht mal auf die hier durchgepiegen. Nee. Ja. Ich kralle mich an meinem Besen fest. Alle halten sich am Besen fest. Gullinburst hat nicht aufgeräumt! Das sieht man, Gullinburst. Aber ein Rotpelz allein kann nicht alles! Das stimmt. Du kannst bestimmt ganz viele andere Dinge ganz toll. Zum Beispiel. Werte umbringt. Ja, aber lange keine Pferde mehr gesehen. Keine Klapp-Klapps. Lager da hinten. Oder wollt ihr essen? Und zeigt auf einen der Kadaver. Nein, wir wollen gar nichts essen. Bitte kein Essen. Wir hatten ein ganz großes Abendessen. Wir tauschen jetzt! Und streckt wieder die Hand aus und dreht etwas seitlich Knorpel. Dack-Dack. Diese Dack-Dack? Wir wollten zu Dack-Dack, Gullinburst. Ich bin Dack-Dack! Du bist doch nicht die Schamanin. Doch! Nein. Du bist doch das andere. Dann sag mir mal was Schamanisches. Das klingt nicht so wie Schamanisches. Du ihr keine Ahnung haben von Rotpelz! Ich habe Ahnung von Schamanen. Ja. Ja. Guck dich etwas not sure if an, so. Was soll das heißen? Ich habe Ahnung von Schamanen. Du bist kein Schamane. Ja, gar keine Knochen. Um sich rum. Habe ich Fellin an... Und ihm fällt irgendwie spontan keine Lüge ein. Er verzweifelt daran, schon an seinem Lügenkonstrukt. Merkt das nach einer Weile auch selber. Und dreht Knorpel wieder um und trottet weiter. Sehr schön, macht weiter so. Colleen Burst führt euch weiter ins wohl Epizentrum des unangenehmen Geruchs. Schön. Und ja, dort vorne findet ihr einen... Ich sprühe mir noch ein bisschen Parfum ins Dekolleté, damit es vielleicht den Geruch übertüncht. Besser wird. Ja. Gullinbust führt euch an das besagte Vor, wobei das Vor in den Boden gehauene, teils verzierte, teils abgeribbelte Baumstämme sind, mitteldicke. Und das, weiß nicht, wirkt nicht ordentlich gepflegt. Auch dass irgendwie drumherum so viel Unrat und I und alles ist, ist vielleicht nicht das Paradebeispiel von Goblins. Ich weiß nicht so recht, ist das, soll das so? Ist das deren Ding? Und davor, er bleibt vor diesem Vor stehen. Ihr seht auch immer noch keine anderen Goblins. Und er bleibt dann vor einer behelfsmäßigen, also einem wirklich behelfsmäßigen Tor stehen. Springt von Knorpel herab. Ist ja so 1,40 groß, also jetzt nicht so groß. Und haut dann mit seiner Pranke, mit beiden Pranken ans Tor. Und meint, Gullibuster! Habe drei Dinger mitgenommen. Handel! Und dann wählt er noch so ein paar Dinge auf Goblinisch, die eure grundsätzlichen, anfänglichen Goblinischen Sprachkenntnisse etwas überfordern. Man nicht im Goblin-Duolingo. Mhm. Vorher hat er mit euch normal Gareti gesprochen. Er hat nicht gleich irgendwie mit, also er ist wohl gleich davon ausgegangen, er muss das mit euch anfangen zu sprechen, weil ihr ihn sonst nicht versteht. Und es war halt, wie gesagt, da fehlen hier und da immer mal was, da fehlen so ein paar Wörter irgendwie und die Betonung ist auch nicht so ganz richtig, aber ihr seid wohl nicht die ersten Menschen, mit denen er in Kontakt getreten ist. Das könnt ihr so grob daraus mitnehmen aus der Begegnung. Macht er gut bis jetzt. Sehr sprachgewandt. Der Junge. Besser als putzen. Auf jeden Fall kann er das besser als putzen, ja. Ein Goblin kommt oben hervor, lugt so hervor und bellt auch wieder was auf Goblinisch zurück. Und ihr seht von eurem Blickpunkt so, dass er was kaut. Und sein Mund ist auch irgendwie so ein bisschen wässrig, so irgendwie, so vom Sabba. Und er kaut irgendwie was. Und ruft dann das fragende Wort runter. Händler? Händler? Ja. Händler! Ja. Und er spuckt etwas von dem, was er kaut, irgendwie herunter. Dann mehr fallend als runterkletternd geht er wohl dieses Plateau oder diese Leiter, was auch immer, wie er sich so hoch machen konnte, runter. Und zieht die Tür ein kleines Stück auf. Und zugleich kommen auch unten so ein paar Rüssel, die wild so und so irgendwie so 3-4 Stück gleich, die gleich so durch und ihr hört wieder ihnen Befehle bellen und auch irgendwie mal so ein Slap irgendwie und macht eins der Wildschwein und haut dann ab. Es war kein Wildschweingeräusch, naja, aber ihr wisst, was ich meine. Sehr gutes Wildschweingeräusch. Und guckt noch weiter, nachdem die Rüssel verschwunden sind. Und weiß nicht, dann mein Gullinbrust zu euch. Vertraut euch nicht! Ihr müssen geben! Nein, so funktioniert das nicht, Gullinbrust. Wir müssen vielleicht eintreffen. Wie funktioniert nicht? Immer nichts funktionieren! Was funktioniert denn? Was ist funktionieren? Ich kram wieder in meiner Tasche. Und finde so eine Kerze. So ein kleines noch so eine Kerze und halt Kerze in Richtung Tür. Und klopf nochmal mit der Kerze gegen die Tür. Und eine Hand streckt sich raus und will nach der Kerze greifen. Und dann gebe ich ihm die Kerze. Und du hast auch ein. Die Tür wird noch einen Spalt weiter aufgezogen und ein angemalter Rotpelz steckt den Kopf durch und guckt, versucht sich den Überblick zu verschaffen und meint dann: Hinein! Hinein! Ja, ich gehe voran. Und wir gehen nach der Größe dort. Er zieht, schiebt diese behelfsmäßiges Tor, was keinem Schlag mit einem Schwert irgendwie standhalten würde, zieht er weg und das Epizentrum des Geruchs und dieser Situation ergießt sich über euch. Es sieht fürchterlich aus. Das da vorne war die Fäule und das, wo ihr euch jetzt da reinbegeben wollt, ist, es türmt sich Kram und Mist und Schweine suhlen sich in irgendwelchen Sachen. Ihr seht, wie drei weitere Goblins sich an Kraut in den Hals stecken und einfach nur in ihrem eigenen Siff liegen und gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwie groß was zu machen. Liegen da und kauen das. Und da ab und an kichert mal einer von den beiden, der am Tor behält sich noch so ein bisschen. Können wir sehen, was das für Kraut ist? Grün. Es ist grünes Kraut. Ich klopfe mir noch mehr Parfüm auf irgendwie so ein Stofftuch, das ich mit habe und halte es mir vor den Mund und Nase. Gunimbus quittiert das sofort mit einem Stinkt! Gut, dass wir Seife mitgenommen haben. Und versucht deine Parfümwolke so wegzuwedeln. Wo ist Drack, Gunimbus? Drack, in Höhle! Wo ist die Höhle? Da! Und er zeigt in einen eigentlichen Haufen schon wieder Unrat und Tanz zusammengesammelt, zusammengetürmt, der sich gar nicht so groß unterscheidet von den anderen Unrathügeln. Die Schweine währenddessen gucken immer so neugierig in einem Halbkreis irgendwie, wirken jetzt nicht aggressiv, wirken wie gut disziplinierte Hunde mehr so, als ob sie die erzogen haben. Und wenigstens das. Wenigstens das. Also wenn sie ihr Leben sonst nicht im Griff haben, wenigstens die Schweine. Ja, wie die da so sitzen. Und euch fällt auch gleich auf, dass die Siedlung für, ihr seht ja jetzt insgesamt so 4-5 Goblins, irgendwie zu groß ist. Das fällt euch noch auf. Sag mal, Gullinwurst, sind das alle Goblins, die hier wohnen? Oder seid ihr mal mehr? Sind sie irgendwie auf dem Ausflug? Wir sind viel! Viel! Viel! Und macht immer so eine Handbewegung, als ob er irgendwie, also die kennen ja nicht wirklich Schrift und Zahl und sowas, aber er macht irgendwie immer so eine fünfe Handbewegung einfach nur. Also sind das alle deine Freunde, Mitbewohner oder gibt es noch mehr? Alles Freunde! Viel mehr! Viel mehr! Wo sind denn deine anderen Freunde? In der Feier! Welche Feier? Schnaps! Essen! Feier! Wo ist denn die Feier? Wir wollen auch mit feiern. Bei vielleicht. Bruder. Hat er dich nicht eingeladen? Nee, muss auf Lager aufpassen. Ah, okay. Das ist eine wichtige Aufgabe. So wirst du bestimmt irgendwann mal wichtigster Goblin. Wir die besten Goblins hier. Und er haut sich auf die Brust. Wir Hauptwachen. Sehr heldenhaft von dir. bringst du uns jetzt zu Dragdra? Ach ja! Dragdrag! Und nicht mal gut! Dragdrag! Keine Reaktion. Gullinburst steuert diesen Haufen an. Ihr seht auch in ziemlich im Zentrum des Lagers, dass einer der Haufen auch ein bisschen anders aussieht, so als ob man den, als ob die vielleicht da so Götzen gebaut hätten oder so. Es ist auf jeden Fall noch ein alter Schädel von einem Eber da mit aufgetürmt und davor liegen so ein paar Sachen, die sind vielleicht nicht ganz so vergammelt oder nicht so ein bisschen geordneter hingestellt. Das fällt halt in dem ganzen Chaos dann, ist natürlich so ein bisschen Ordnung fällt da schnell auf. Drapiert. Drapierter Müll. Folgt ihr Gullinburst? Ja. Aber mit ein bisschen Abstand. Die anderen Rotpelze beobachten euch, aber die liegen irgendwie so in einem Topf drinne oder so und kauen das so. Und da passiert wohl nicht viel. Der Goblin, der am Tor vorher saß und bewacht hat, der zieht die Tür wieder zu und tätschelt die Wildschweine. Aber und beäugt euch so ein bisschen und greift dann zwischendurch auch mal nach seinem angespitzten Stock, den er da wohl immer noch mal hat. Aber behält ihn nur so. Also vielleicht vertraut er der Situation nicht so ganz. Ihr seht halt, dass er den Stock genommen hat, aber der hat jetzt keine Anleihen, euch jetzt plötzlich von hinten zu überfallen, soweit ihr das sehen könnt. Wirf ihm noch mal eine Kerze zu, er mochte sie ganz. Weiß nicht, was noch auf uns wartet, wie viele ich noch brauche davon. Ach so, okay. Wir haben noch genug, um hier rauszukommen. Wir müssen, wenn ich geschickt werfe, dann haben wir noch für jeden eine Kerze. Eine Überzeugungskerze. Ich halte mir Würste. Ja, klar. Würste. Die Würste haben wir noch. Wachswürste. Gullinburst steuert den besagten Haufen an, ruft immer wieder Drack, Drack! Drack, Drack! Drack, Drack! Und wirft sich dann quasi macht fast Bellyflop, wirft sich auf den Boden und krabbelt in so eine etwas größere Öffnung hinein und verschwindet da drin, Drack, Drack rufend. Wir warten. Ich möchte an mir warten. Ich will auch nicht da rein. Nein. Ich gucke eh schon völlig entsetzt den Saum von meinem Kleid an, der sich so voll gesaugt hat mit den Säften auf dem Boden. Voll schön. Oh. Ihr wartet eine Minute, aber der kommt nicht wieder. Schwestern, das machen wir für Mutter, ne? Ja. Und dann krieche ich hinterher. Und während Miri da reinkriecht, sage ich dem Raben, dass er aufpassen soll und dass er nicht damit rein muss. Und dann bekommt er von mir einen Sonnenblumenkern und dann deute ich auf den Berg oben drauf, dass er sich da, dass er aufpassen soll, dass er laut geben soll, falls irgendwas passiert. Und den ich Vorschuss... Ich sage Luna dasselbe. Den Vorschuss, den du ihm bezahlt hast, lässt ihn auch ohne Krächzen auf den Hügel pesen. Ich kenne den doch. Ich kenne den doch. Und dann kriege ich auch hinterher. Das Kätzchen wird schon vorher überhaupt nicht begeistert gewesen sein von dieser ganzen Chose mit hier kundartigen Rotpelzen und alles pipapo und es in dem Moment, wo du schon sagst, geh, ist die schon weg. Dann piest die irgendwo lang durch ein Holzding, die hat da gar keinen Bock drauf. Was macht eigentlich Hilti die Schlange? Naja, die wird doch bei dir sein. Die ist bei mir. Ja. Die hängt mir irgendwo um den Hals oder so. Okay. Hilti ist chillig. Die hat nicht so viele Nasenlöcher. Ja, und keine Federn, die irgendwie verkleben können oder so. Hilti ist ein treues Tier. Bester Gefährte. Und nutzlosester. Das stimmt. Das wirst du noch sehen. Die wird uns noch den Arsch retten. Hoffentlich. Diese Öffnung, wo ihr euch durchrauben könnt, ist so, dass ihr gerade so durchpasst und sie mündet in eine, es ist so, als ob man den Eingang einer eigentlich natürlichen Höhle damit verkleidet hätte und verengt hätte. Mhm. Und ihr kommt, also erstmal, ihr werft euch direkt in den Siff. Und diese, da sind überall das Kram und es sieht auch einsturzgefährdet aus, davon abgesehen. Ich hätte erstmal von euch gerne eine Körperbeherrschungsprobe, dass euch selber nicht irgendwie, also wie ihr das, nicht Körperbeherrschung, Entschuldigung, ich meine Selbstbeherrschung, nicht, dass ihr da irgendwie euch übergeben müsst in dem Moment oder so. Das wäre ja sehr traurig. Aber warum nicht Körperbeherrschung? Da habe ich viel mehr Punkte. Und eine 6. Ich habe es geschafft. Okay. Kein Spucki von mir. Ich, Und eins ist gut, du hast eins. Aber davor hatte ich eine 14. Und also den letzten habe ich, verkackt. Ich habe 2 von 3 verkackt. Der dritte war eine 1. Den dritten habe ich. Eine 1 hattest du sogar? Du hattest eine 1? Okay, das ist ja ein kritischer. Die anderen waren kacke. Das ist ein kritischer, also okay, das ist aber trotzdem noch ein kritischer Erfolg. Du musst also noch ganz kurz vorspucken, aber doch nicht. Sei froh, wenn du das wieder hast runterschlucken können. Also Miranda, du merkst, die Konzentration von diesem Gestank und wo du da reingefasst hast, um in diese Höhle zu kommen und diese ekligen Goblins, die rumstinken und überall Köttel von den Ewern, die auch keiner wegmacht. Also dich überkommt ein fieses Übelkeitsgefühl. Und ich versuch ganz schnell neben mir irgendwas aus dem Ding rauszuziehen, wo ich reinspucken kann. Irgendein Topf oder irgendein Fass oder irgendein Stiefel. Keine Ahnung, mir egal. Hauptsache es landet irgendwo nicht im Weg. Es wird eh nicht auffallen, selbst wenn es im Weg landet. Okay, du ziehst also irgendwas aus dem Ding raus, um reinzugübeln oder reinzuspucken. Ich muss mal gerade eben... Kübeln ist das richtige Wort. Ja, kübeln. Ich möchte gerne in einen Stiefelschaft kübeln. Ist das ein Ding? Warte. Du speist in diesen, also je nachdem, wie du noch innehältst, aber erstmal speist du erstmal was in einen Topf, den du gezogen hast, wo vorher noch ein größerer Holzplanke irgendwie drin war. Und der Eingang beginnt zu rumoren und zu wackeln, weil du einfach irgendwas gegriffen hast und weggezogen hast. Und die Konstruktion, die du da irgendwie, also... Ja, schwierig. Ich versuche zu schieben. Vor mir wegzuschieben. Also zu schieben im Sinne von, dass die Mädels schneller sich bewegen. Wow. Weil jetzt wackelt das ja. Also ich ziehe nicht weiter dran, sondern ich lasse das alles so. Nur versuche ich da jetzt rauszukommen. Oh je. Mein Mut lässt nach. Es ist schon nicht so viel davon vorhanden. Ich habe es mal aufgeschrieben. Lange da. Was machst du da hinten? Reiß dich zusammen. Denk an Mutter. Das war der Moment, wo sie kotzte, ja. Denk an Mutter. Ja, bewegt euch schneller. Drag, wo ist diese Drag? Dieser Drag? Der? Dieses Drag. Nach und nach windet ihr euch durch diesen Ekel in den Höhleneingang. Und der Höhleneingang ist geradlinig, ist immer mal wieder durch Fackeln oder Fackelüberreste oder kleine Glutnester schon so ein bisschen belichtet. Also so ein bisschen Dämmerlicht in dem Moment. Und je weiter ihr in diese Höhle guckt, es geht nicht so weit, aber das ihr seht, es sieht irgendwann später ein bisschen wieder aufgeräumter aus. Und da liegt nicht so viel Kram rum. Ansonsten, es riecht halt noch schwierig, aber wenn da hinten weniger Unrat ist, habt ihr Chance, dass es dann nicht mehr so schlimm riecht. Die, mittlerweile dran gewöhnt. Die Höhle ist so, dass ihr kotzen muss, ja. Gebückt bis stehend, es wechselt immer mal so, gebückt bis stehend gehen könnt. Und es passen höchstens von euch zwei nebeneinander. Also kein Paradies für einen klaustrophobischen Menschen. Zum Glück haben wir alle keine Klaustrophobie-Werte. Ja, das muss ich jetzt erstmal nachgucken. Ich glaube, es gibt keinen. Vielleicht habe ich Glück. Ich glaube, das musst du dann schon angeben. Nee, bin naiv. Aber alles andere. Es gab früher mal so ein, im Gegensatz zu den Mut, Klugheit, Intuition und so, gab es im, als Gegenzug dann immer Geldgier und Neugier und so die ganzen Sachen, die dir halt auf die Füße fallen können. Und Totenangst und so. Das ist jetzt aber, das haben sie aber anders jetzt gelöst inzwischen. Insofern, ansonsten hätte ich das bestimmt abgefragt, aber naja. Bestimmt so ein Nachteil, den man kaufen kann oder so. Ja, genau, da kannst du dir was dazu kaufen, hast du mehr Punkte für schöne Sachen. Und artefaktgebunden, aber ich bin nicht klaustrophobisch. Gut, also sobald man stehen kann, laufe ich ein bisschen zügiger. Gudinburg, wo bist du? Gudinburg? Keine Antwort. Gulinburst! Vielleicht sollten wir nach dem anderen Goblin rufen. Drag, drag! Hallo? Dann gehen wir erstmal tiefer in die Höhle rein. Ihr geht tiefer in die Höhle rein. Der Boden wird mehr und mehr ausgekleidet mit Streu und Heu. Heu und Streu. Und euch kommt dann plötzlich um eine Kurve herum entgegen ein Gullinburst, der läuft, wegläuft, seine Arme hochreißt, und läuft weg, pest an euch vorbei, anscheinend gen Höhlenausgang. Schafft er das, in so einem engen Gang an uns vorbei zu pesen? Oder durch die Füße durch. Also ihr habt den Weg, legt jetzt Wert drauf, ihn dann irgendwie einzufangen, aber ansonsten würde er euch durch die Füße wahrscheinlich schlüpfen und einfach wegpesen. Nee, aber vielleicht gab es Ärger. Sollten wir weitergehen? Ja, wir gehen mal weiter. Ja, aber dann gehst du voran. Ja, ich gehe auch voran. Die wollte bestimmt nicht gehört werden von so einem Gullinburg. Kann ich verstehen. Ich auch, kann ich auch verstehen. Von uns möchte sie bestimmt gehen. Hol mal lieber deinen Schal raus. Ich halte die Kerzen bereit. Ja, und dann gehen wir weiter. Nach einer Minute, und es geht auch so ein bisschen bergab, kommt ihr in eine Kammer, die jetzt vollends ausgekleidet ist mit tollen Stroh. Sie ist aufgeräumt. Sie hat so etwas wie eine Schlafstätte, ein kleines Feuerchen in der Mitte, diverse Dinge, die wohl auch nicht hergestellt werden von den Rotpelzen, aber die ja klaut oder mal irgendwelche Zahnketten. Also es ist so ein wilder Mix. Es riecht gar nicht mehr unangenehm, sondern es riecht in dieser Höhle eigentlich recht gut, so als ob vielleicht jemand auch Kräuter verbrannt hätte oder so. Mehrere Säcke und Behälter in den Ecken. Die Kammer ist auch nicht irgendwie versperrt. Ja, und in einer etwas dunkleren Ecke sitzt ein angemalter Goblin, der dort verweilt und gen